Viertens. Berichtspflichten von Unternehmen und der Finanzbranche zu ihrem Einfluss auf Biodiversität weltweit bis 2030 festlegen. Auch hier kann die EU als Vorbild dienen. Politik und Unternehmen. Solche Berichtspflichten machen den negativen und positiven Einfluss der Wirtschaft auf die Natur sicht- und messbar. Das dürfte zum Umdenken in Unternehmen, zum Umlenken von Investitionen und zu neuen Geschäftsmodellen führen. Denn there is no business on a dead planet. Fünftens. Den Anteil der Green Bonds, die Naturschutz finanzieren, von derzeit 3% bis 2030 auf 30% erhöhen. Finanzwirtschaft. Bisher steht der Klimaschutz, zum Beispiel mit Hilfe von Windkraft und Solaranlagen, bei Green Bonds im Vordergrund. Das ist grundsätzlich gut und richtig. Doch wir brauchen mehr Finanzprodukte, deren Gelder in den Erhalt der Natur fließen, in den Arten- und Naturschutz oder den Ökolandbau. Sechstens. Den Fleischkonsum radikal herunterschrauben und höchstens 300 Gramm pro Person und Woche essen. Davon maximal 100 Gramm rotes Fleisch, idealerweise von Weidetieren. Jede und jeder. Derzeit werden weltweit rund 70% der Ackerfläche für Tierfutter verwendet, statt direkt der menschlichen Ernährung zu dienen. Ein geringerer Fleischkonsum wäre eine wichtige Voraussetzung, um Flächen für Biodiversität oder menschliche Ernährung zu schaffen, selbst bei weiterem Bevölkerungswachstum. Klimafreundlicher und gesünder ist pflanzenbasiertes Essen obendrein.